Fizetni, mert január 1-től emelték az árakat, most fogja kapni az első számlát. Mert azt mondja, hogy ez alles viel teurer. Also alles, die gewöhnliches Lebensstil ist ja viel teurer geworden. Viele Ungarn müssen zurzeit schmerzhafte finanzielle Einbußen hinnehmen. Nicht nur, weil ihre Währung gegenüber dem Euro stark abgerutscht ist. Die Mehrwertsteuer, ausgenommen bei Grundnahrungsmitteln und Heizenergie, wurde auf 25% erhöht und den Rentnern die 13. Monatszahlung gestrichen. Doch das war nur der Auftakt. Mit einem Reformprogramm will Ungarns neue Übergangsregierung, auch Krisen- oder Expertenregierung genannt, mitten in der Wirtschaftskrise neues Vertrauen schaffen. Bei ausländischen Investoren, einheimischen Unternehmern und Bürgern. Der neue Wirtschaftsminister István Varga, ein parteiloser Manager aus der Ölindustrie, spricht deshalb auch lieber von den angenehmeren Teilen seines Programmes. Ich glaube, wir müssen auch über die positive Seite der Sache sprechen und in diesem Sinne sind wir auch bereit, dann die Lohnsteuersätze zu senken, was eigentlich am Ende des Tages mehr Nettoeinkommen für die Angestellten, für die Leute sichert. In dieser Hinsicht müssen wir einen Balance finden und Maßnahmen, die weitere Belastungen bedeuten und Maßnahmen, die Begünstigungen bedeuten. Die Lohnsteuer für Arbeitnehmer wird im kommenden Jahr gesenkt, ebenso die Lohnkostenabgaben für Unternehmen. Um die Wirtschaft jetzt zu entlasten, schneidet die Expertenregierung aber auch tief ins soziale Netz. So will sie das Mutterschaftsgeld von 3 auf 2 Jahre senken. Zudem soll auch das normale Kindergeld jetzt versteuert werden. Was bisher tabu war, scheint nun unter dem Druck der Krise möglich. Nach Meinungsumfragen akzeptiert oder mindestens toleriert mehr als 70% der Bevölkerung diese Maßnahmen und ist damit klar, dass in einer Krisensituation solche Maßnahmen notwendig sind. So unstrittig, wie Minister Varga glauben machen will, ist das Reformkonzept und die Expertenregierung aber nicht. Diese wurde zudem nicht vom Volk gewählt, sondern lediglich vom Parlament ernannt, von der sozialistischen und der liberalen Partei, die dort zusammen die Mehrheit haben. Die Regierung kümmere sich mehr um die Interessen ausländischer Investoren und internationaler Konzerne, anstatt um die Belange kleiner einheimischer Betriebe, lautete in der Vergangenheit ein viel geäußerter Vorwurf, auch aus ungarischen Unternehmerkreisen. Ob das nun anders wird, ist noch nicht abzusehen. Mit einem zentralen Wirtschaftsförderungsprogramm will die Regierung jetzt der Auto-, Pharma- und Computerindustrie helfen, dazu Logistikunternehmen, Call- und Servicecentern. Ein Sektor, der nicht vorkommt im Förderkatalog, sind die erneuerbaren Energien. Dabei schlummern gerade in Ungarn große Potenziale, sagt Katalin Varga vom Energia-Club, dem ungarischen Verband zur Förderung einer Energiewende. Wir erwähnen zum Beispiel im Bereich Sonnenenergie, anhand der Sonnenstunden pro Jahr liegen wir viel besser als zum Beispiel Österreich oder Deutschland. Trotzdem, wenn man die Zahlen der Photovoltaik-Installationen oder Sonnenkollektoren betrachtet, gehen Sie gleich zu null. Europaweit einzigartig gute Voraussetzungen gäbe es auch für die Nutzung der Erdwärme, zum Heizen ganzer Städte und zur Stromerzeugung. Ungarn könnte sich so ein Stück aus der Abhängigkeit von teuren Erdgasimporten befreien, die nach wie vor aus dem Staatshaushalt subventioniert werden. Geothermie, da liegen auch sehr gute Bedingungen vor. Wir hier im Karpatbecken erwärmt sich die Erde sehr schnell zum Erdmittelpunkt hin. Aber momentan wird die Geothermie meistens nur in Gärtnereien genutzt. Den möglichen Anteil erneuerbarer Energien an Ungarns Energieversorgung schätze man nicht so groß ein, sagt dagegen der Ex-Öl- und Gasmanager und jetzige Wirtschaftsminister István Varga. Immerhin kündigt er einen baldigen Gesetzentwurf zur Förderung von Investitionen an. Ich erwarte, dass wir die Türe breiter öffnen können für Investoren, die in erneuerbare Energien interessiert sind. Ob Ungarns Übergangsregierung mit ihrem Krisen- und Förderprogramm wirtschaftlich die Kurve kriegt, wird sich erst noch zeigen. Im nächsten Frühjahr sind Wahlen. Alles deutet derzeit darauf hin, dass dann die rechtskonservative Fidesz-Partei die Macht übernehmen wird. Was sie dann vorhat, um Ungarn wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen, ist bis jetzt ihr Geheimnis.